Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist von Psalm 34, Vers 2 bis 3. Ich will den Herrn alle Zeit loben und nie aufhören, ihm zu danken. Allein den Herrn will ich loben. Die Mutlosen sollen es hören und sich freuen. Gott segne dieses Wort. Gott ehren. In diesem Psalm hier von Psalm Davids aus dem Psalm 34 lernen wir mehr über seine Beziehung zu unserem Herrgott. Und er schüttet hier sein Herz aus als Lobgesang. Was hier passiert ist, ist, dass David also auf der Flucht war, zu der Zeit von König Saul verfolgt, und dann Schutz suchte Reich, also im Gebiet, das unter Abimelech stand. Und David hatte sich dann vorgestellt oder tat so, als sei er wahnsinnig, und Abimelech schickt ihn dann weg. Aber was hier passiert ist, dass das Konsequenzen hat. David sucht Schutz hier im Gebiet der Feinde, ist zwar auf der Flucht von König Saul, aber ist außerhalb Gottes Willens. Und lest das mal selber nach, das hat Konsequenzen hier. Ja? Da vertraut eben David eben Herrgott, unserem Herrgott nicht, und nimmt die Sache in die eigene Hand und geht dann in das Gebiet hier der Philistines, und mit Abimelech ist eben kein Bund zu schließen, denn der ist bösartig, der Abimelech, und er schickt dann David weg, nachdem er so vorgab, verrückt zu sein. Also David tat so, als sei er verrückt. Und liest das mal selber durch, geht mal rein ins erste Buch Samuel, ja, im Alten Testament, erstes Buch Samuel, Kapitel 21. Lies mal, da ist David auf der Flucht von Saul. Und was da passiert, ja, wo er dann zu Schutz sucht bei Abimelech. Und in dem Psalm dann, Psalm 34, hat dann unser Herrgott, König David, also David vergeben. Also David kommt als reuiger Sünder zu Gott und erkennt seine Schuld an und dankt dem Herrgott dann, hat dann einen Lobgesang, ehrt Gott dadurch, dass er sich ihm unterordnet und auch anderen Menschen Mut macht. Wenn wir hier den Psalm lesen, dass die Mutlosen das hören sollen und sich freuen sollen, also was Gott dann in Davids Herzen gesprochen hat und in Davids Leben dann getan hat und in Gottes Kraft ihn dann gerettet hat und nicht in seiner eigenen, in Davids Kraft. Und das ist für uns auch die Einladung, Gott zu ehren, dass wir nicht so tun, als wenn eine Sache so ist, wenn sie nicht so ist, sondern dass wir als Reuegesünder zu Christus kommen und Gott ja in Ehrfurcht begegnen und dann auch Schutz suchen in und durch Christus. Und der Heilige Geist spricht uns dann ins Herz, leitet uns und hilft uns durch die schwierigsten Situationen. Wie sich das dann darstellt, ist immer wieder unterschiedlich, ja, von Mensch zu Mensch. Und Gott hat auch seinen eigenen Zeitrahmen, sehr oft oder meist anders als unser Zeitrahmen. Und nehmt euch das zu Herzen und seht hier, geht mal rein in das erste Buch Samuel im Alten Testament, Kapitel 21. Geht doch mal ein bisschen zurück und lernt alles über König David. Nicht nur, wie er die seine Gegner überwältigt hat oder als junger Mensch so viele Schwierigkeiten schon hatte. Aber geht einfach mal rein. Das sind also Begebenheiten, das wollt ihr nicht verpassen. Da ist sehr viel zu lernen und zu lesen. Und lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort hier aus dem Psalm 34, Psalm auf David. Und auch wie wichtig das ist, dass wir zu dir kommen als Reuegesünder und die auch sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Nicht so tun, als wenn alles in Ordnung wäre oder dass wir dir nicht vertrauen können und nicht mit dir sprechen können, Ganz und gar nicht. Du lädst uns ein, mit offenen Herzen zu dir zu kommen. Und du hilfst uns dann und sprichst uns ins Herz in unserer persönlichen Beziehung mit Christus als reuige Sünder, was du nun vorhast, und hilfst uns in nicht nur schwierigen Zeiten, sondern zu allen Zeiten. Und wir ehren dich dadurch, wir haben Ehrfurcht vor dir und vor allem für dein Wort, für die Bibel, die uns hilft, deinen Willen zu erkennen und auch zu befolgen. Denn du hast einen Plan und einen Zeitrahmen für jeden Menschen, für alle Menschen. Und das ist unser Gebet für heute. Wir danken dir und beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.